Nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, wir haben in diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen. Und das, Freunde, in Deutschland, wo bisher sämtliche Revolutionen daneben gegangen und wo die Leute immer gekuscht haben, unter dem Kaiser, unter den Nazis und später auch. Für die Hoffnung auf Dialog bei dieser gewaltfreien Demonstration. Etwa 40.000 Menschen zogen durch die Stadt und forderten mehr Demokratie. Immer wieder war der Ruf zu hören, wir sind das Volk. Den aufrechten Gang zu erlernen.